Sequel übrigens. Jetzt. Jo. Dann begrüße ich mal alle ganz herzlich zur UFO-Sprechstunde am 2. November. Ich hoffe, ihr hattet alle ein angemessen gruseliges Halloween, indem ihr einfach gewissen Hashtags auf Twitter gefolgt seid. Ja, ich begrüße an der Stelle einfach mal sehr formlos die anwesenden Mitglieder des Bundesvorstands und übergebe als allererstes mal an den guten Sekor bezüglich, was die letzte Woche denn so passiert ist. Ja, schönen guten Abend zusammen. Letzte Woche ist nicht sonderlich viel passiert, deswegen kommen wir gleich zu meinen Kollegen oder Fragen oder whatever. Astrid, Marc, möchte von euch über was nachtragen? Ich habe mich auskuriert und ziemlich wenig um Piratenzeug gekümmert. Naja, ich habe nur den üblichen Fu gemacht, von daher. Entspannte Jahreszeit, läuft. Gut, dann können wir ja ohne größere Zwischentöne direkt zu den Fragen im Pad gehen, beziehungsweise zu den Fragen am Mikro, wenn denn jemand am Mikro stünde. Wie immer an dieser Stelle mein üblicher Aufruf. Bitte stell dich ans Mikro, weder das Mikro noch ich beißen. Ich behandle Fragen am Mikro natürlich bevorzugt und es ist auch natürlich für den Dialog deutlich angenehmer und schöner, wenn Fragen direkt gestellt werden. Eigentlich ist das mit dem Pad nach wie vor ein Fallback für Leute, die nicht reden können. Ja, und nach der Erfahrung von letzter Woche würde ich das Pad am liebsten ignorieren. Also Fragen, die da drin stehen, interessieren nicht. Wenn jemand nicht in der Lage ist, ans Mikro zu kommen oder jemanden zu finden, der es sich traut, ans Mikro zu kommen, dann glaube ich, ist die Frage einfach auch nicht so wichtig, als dass wir uns damit beschäftigen müssen. Es mag Ausnahmen geben, dann kann man die Frage möglicherweise auch per Mail oder sonst irgendwie stellen. Aber so wie das im Pad letzte Woche lief, ist es nichts, wofür ich Lebenszeit in euch investieren möchte. Was meint ihr? Also das ist eigentlich nett. Man könnte unter Umständen auch noch überlegen, dass man einfach dieses Pad nochmal in zwei Teile splittet, quasi Wortmeldungen mit Namen dazu und Wortmeldungen ohne Namen, also komplett anonym. Und dann einfach die Wortmeldungen mit Namen einfach auch nur dann dran nimmt, wenn klar ist, dass sie betrifft die Person, wirklich nicht reden kann. Aber ja, ansonsten können wir das von mir aus so machen. Also ich meine, ich bin da in derselben Situation als Moderator wie jedes Mal, dass ich gar keine, ich kann die Fragen aus dem Pad schon stellen, aber wenn ihr sagt, ihr beantwortet sie nicht, dann ist das sowieso verschwendete Zeit. Insofern folge ich da einfach eurer Aussage, weil mir ja quasi nichts anderes übrig bleibt, sondern reden zwingen kann ich euch. Nein, so ist es ja nicht, Geoffrey. Also wenn du sagst, das Pad ist wichtig und wir sollten die Fragen beantworten, dann können wir das schon machen. Das war jetzt eher so mein Gefühl dazu, nachdem die Fragen im Pad immer mehr abdriften und die Gespräche hier immer weniger werden. Ich komme hierher jeden Montagabend, nicht weil ich irgendwie ein Pad vorlesen will, sondern weil ich mit den Leuten reden will. Und wenn jemand Fragen oder Kritik hat, dann kann er gerne hierher kommen und kann mit uns plaudern. Aber dass ich ein Pad abarbeite, dazu ist die Lebenszeit einfach zu schade. Also da würde ich dann, glaube ich, eher darauf verzichten und sagen, hey, dann dauert es hier halt dann in Zukunft nur 5 Minuten. Dann kommen wir her, fragen, ob es irgendetwas gibt, worüber wir reden sollten. Und wenn es nichts gibt, dann gehen wir wieder. Dann kann ich und können wir unseren Montagabend sicherlich auch anders verbringen, sich im Kreis zu drehen. Okay, wir machen das mal kurz so. Selbst wenn ich ins Pad gucke, haben wir heute recht wenige Fragen. Das heißt, ich kann an der Stelle noch mal kurz eine andere Frage stellen. Wie war der letzte Dienstag? Und ich bitte an der Stelle auch um Entschuldigung, dass ich aufgrund technischer Schwierigkeiten die Moderation nicht machen konnte. Und noch als Nachsatz dazu, ich würde als Vorschlag zur Güte sozusagen anbieten oder vorschlagen, dass wir das mit dem Pad überdenken für die Zukunft, es aber heute noch einmal behandeln, aus dem einfachen Grunde, wenn heute wirklich jemand eine Frage ins Pad geschrieben hat und sie nicht vorstellen kann und dann nicht damit rechnen konnte, dass wir einfach heute das Pad komplett ignorieren, dann hatte der in gewisser Weise gar keine Chance, da irgendwie seine Frage dann an den Mann oder an den Vorstand zu bringen. Insofern würde ich das dann ab nächster Woche so machen, weil ich auch deine Argumentation durchaus nachvollziehen kann, es heute aber vielleicht nochmal mit reinnehmen. Alles klar, dann machen wir das so. Klingt gut. Also zumindest für mich. Genau, ansonsten, ich hoffe, wie gesagt, letzte Woche war okay. Du meinst letzten Montag? Ja, genau, wo ich ja irgendwie nicht reinkam, weil mein Mumble minütlich disconnected und reconnected hat. Ja, war völlig stresslos, war in Ordnung. Das ist super, wenn du da bist und die Moderation magst. Im Zweifel kriegen wir es aber so mit ein bisschen Hängen und Würgen auch alleine hin. Das freut mich zu hören. Na gut, jetzt ist, ernsthaft, jetzt ist immer noch keiner am Mikro nach diesem Dialog. Ich bin echt enttäuscht ein bisschen. Piratos, jawohl, Freiwillige vor, bitteschön. Piratos? Hört ihn jemand oder bin das nur ich? Also ich höre ihn nicht. Hat sich stumm und taub gestellt, jetzt ist er wieder da. Geht's jetzt? Scheint nicht so. Das ist natürlich auch dämlich, wenn man erst die Leute darum bittet, ans Mikro zu kommen und dann passiert sowas. Das ist sehr traurig. Okay, lustigerweise biete ich dir jetzt einfach mal vor, schreib die Frage doch in den Chat. Ansonsten bin ich jetzt tatsächlich mal so gemein und wechsle jetzt dann doch mal kurz rüber ins Pad. Ja, die erste Frage ist gleich sehr, sehr konkret, was der Bufo zu den Pegida-Hetzkommentaren gegen die Piraten im Blog der Piraten in Witten sagt. Nach wie vor nichts. Gut, die nächste Frage, das wäre vielleicht eine für den Marc. Warum werden seit mindestens einem halben Jahr keine neuen BO-Verifizierungen mehr durchgeführt? Also ich kann dir nicht sagen, warum, wenn man die Frage mal weiterliest, warum in NRW keine ja, durchgeführt wurden. Grundsätzlich steht der Prozess auf Bundesebene nach wie vor. Es ist grundsätzlich möglich, Verifizierungen anzubieten. Es sind alle LVs ermächtigt, Verifizierungen durchzuführen. Und insofern keine Ahnung, warum am LPG NRW da keine durchgeführt wurde. Aber wie gesagt, grundsätzlich besteht die Möglichkeit weiterhin. Und ja, könnte jeder LV da was anbieten. Also wir hatten am BPT die Möglichkeit, wir hatten es, glaube ich, nicht so prominent aufgehängt, aber es haben sich auch so eine Handvoll verifizieren lassen. Also wie gesagt, grundsätzlich bieten wir das schon weiter an. Okay, dann ist ein Link drin im Pad mit dem Verweis auf eine Aktion, die ich. Moment, Christoph ist da. Christoph, möchtest du was sagen? Nee, mach jetzt erstmal dein Ding weiter. Nee, Fragen am Mikro bevorzugt. Ich habe für die paar, die noch kommen, alle Zeit der Welt. Mach du. Okay. Wir haben ja nächstes Jahr einige Landtagswahlen und gehen dann schon wieder in die Vorbereitung für die Bundestagswahl, das Jahr drauf. Jetzt würde mich mal interessieren, habt ihr schon mal darüber gesprochen, angesichts der Ergebnisse, die wir bei den letzten Wahlen eingefahren haben und voraussichtlich auch bei den kommenden, mal ein bisschen Fachwissen von außen zuzukaufen, beziehungsweise mal eine Agentur zu beauftragen, die mit sowas Erfahrung hat, dass wir nicht nochmal so ein Ergebnis bekommen wie bei Europawahl, Bundestagswahl oder Landtagswahl. Ja, haben wir. Wir haben auch mit einer Agentur geredet. Wir haben auch nachgefragt bei einer, mit der wir in der Vergangenheit schon Kontakt hatten. Haben allerdings das Problem, dass eine Agentur für so eine Kampagne eine ganze Reihe von 1000 Euro haben will und wir uns das schlicht und ergreifend leider nicht leisten können. Wir haben die Idee dann aus dem Grund wieder verworfen. Kannst du mal grob eine Hausnummer nennen, was das kosten würde? Ja, 1000 Euro pro Tag. Und du musst mit mindestens 10 bis 20 Tagen rechnen, war die Aussage. Okay, danke. Sehr gut, dann gebe ich jetzt halt im nächsten Versuch an Pirathaus. Bitte schön. Ja, kleiner Tipp für Leute, die ihren PC aussaugen, danach das Mikrofon wieder anschließen. Ich hoffe, das hat man jetzt gehört. Ja, das hört man. Ja, super. Kurze Frage. Ich hatte ja so einen Bufo-Beschluss, erwirkt, sage ich mal, vor mittlerweile 21 Tagen, wo wir aufrufen sollten zu einer Kampagne, die vor einem Monat gestartet ist. Dem wurde stattgegeben, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass da irgendwas passiert ist. Ich habe dem Christus vor einer Woche eine Mail direkt geschrieben, weil es ja hieß, ich soll mich direkt an ihn wenden. Er hat sich auch nicht bei mir gemeldet. Wisst ihr da Näheres? Das ist der Beschluss 18104. Astrid, weißt du was davon? Also Christus ist krank, das ist das Problem, deswegen wird er nicht reagiert haben. Beworben sollte die Aktion ja wohl doch über unsere Website sein. Was weiter geplant war oder was Christus wollte, weiß ich nicht. Deswegen die Frage, Astrid, zu etwas. Ich weiß, dass Christoph krank war, und zwar satte 3 Wochen am Stück, und er hat wirklich auf der Nase gelegen. Ich war auch in der Zwischenzeit krank, bin inzwischen wieder fit. Von daher fürchte ich, dass es deswegen einfach hinten runtergefallen ist. Es tut mir sehr, sehr leid. Manchmal kommt es eben wirklich dicke. Kann man da jetzt noch was tun? Also war die Frage jetzt an Pirat. Ja, ich finde es halt ein bisschen schade. Es war ja, also ich habe ja schon allein 2 Wochen auf den Beschluss gewartet. Und das ist halt schade. Wie soll man so Politik machen, wenn man irgendwie auf der einen Seite die Hände gebunden hat, weil man so einen Beschluss braucht, und wenn man ihn dann nach langer Zeit durchbekommt, auch wiederum nichts passiert. Und ich habe mich auch angeboten, dass ich helfe, aber auch da kam keine Anfrage oder so etwas. Also das, wie du schon vorhin sagtest, man kann seine Zeit auch sinnvoller nutzen, als sich hier ehrenamtlich für eine Partei aufzuopfern oder einzubringen, wenn man das Gefühl hat, dass man hier gegen Windmühlen kämpft. Und irgendwie, ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass einige Veranstaltungen, zum Beispiel jetzt von der AG Wirtschaft vor 2 Wochen, habe ich über alle möglichen Mailinglisten geschickt, über Online-Redaktion, Ad und so weiter, auch an Vorstand Ad geschickt. Nichts ist passiert, keinerlei Art von Marketing passiert. Ich spüre sozusagen ein gewisses Desinteresse auch von Seiten des Bufos, und das ist nicht besonders motivierend, mal so als Feedback. Okay, wie gesagt, was mich jetzt anbelangt und mit Sicherheit Christus auch, hat es in diesem Fall absolut nichts mit Desinteresse zu tun, sondern tatsächlich damit, dass wir auf der Nase gelegen haben, krank waren und uns wirklich nicht drum kümmern konnten. Ich habe mich bereits entschuldigt, ich bitte nochmal sehr um Verzeihung dafür und werde zusehen, dass das nicht nochmal vorkommt. Also ich will dich auch nicht persönlich jetzt angreifen. Ich glaube, wir hatten noch nie Kontakt zueinander. Also von daher, das war jetzt nicht persönlich gemeint. Es ging mir jetzt auch zum Nee, ich, Beispiel um es das Problem. ist, so, so war es einfach auch nicht gemeint. Nur, weißt du, manchmal habe ich auch das Gefühl, es kommt nicht an. Wenn du sagst, also jetzt so generell, ne, wenn du sagst, Leute, es tut mir sehr leid, ich konnte nicht, es war einfach nicht drin. Ich habe auch nur 2 Hände und 2 Füße und ich kann nicht überall gleichzeitig hingreifen. Sagst du mir gerade nochmal die Beschlussnummer, Piratus? Das war die 18104. Und mir geht es auch um, das ist nur ein Punkt, aber das ist ein Punkt, der auch wieder symbolisch dafür ist. Wie gesagt, wir hatten hier also eine größere Veranstaltung von der AG Wirtschaft. Ich habe es wirklich über alle Kanäle, über alle Mailinglisten verteilt, die normalerweise, also früher, sage ich mal, bis vor einem Jahr so etwas auch öffentlich dann verbreitet haben. Zum Beispiel über den Twitter-Account von Piratenpartei oder so. Und ja, ich habe es wirklich über alle Wege versucht, und das hat jetzt nichts mit euch zu tun hier als Bufo, und es kam überhaupt keine Reaktion, gar keine, weder in Feedback noch irgendwas, gar nichts, tot, als wenn du ins Dunkle rausschreist. Und wie gesagt, da macht dann halt auch keinen Spaß, wenn, ich meine, es kam immerhin trotzdem noch ein paar 30 Leute, aber es hätten mehr sein können. Und früher hatten wir Veranstaltungen mit fast 200 Leuten. Und da ist Ja. es halt schade, wenn es an so einem Punkt scheitert, wo es um die Verbreitung der Information geht, wenn wir selbst sogar schon was machen. Also wir machen ja was, aber es wird nicht verbreitet innerhalb der Partei. Und das ist natürlich bitter. Ja, ist es auch. Dir zum Troste sei gesagt, dass ich mehr als einmal auch schon so dagestanden habe. Also auch schon zu Kreisverbandsvorstandszeiten und LAVO-Vorstand, Landesvorstandszeiten. Es ist sehr, sehr schwer und manchmal stehe ich da und frage mich, womit man die Leute denn eigentlich in Bewegung kriegt. Manchmal passiert es, manchmal nicht, nach welchen Kriterien das läuft, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Du hattest gesagt, du hattest zu dieser Veranstaltung auch an Vorstand der Piratenpartei geschrieben, richtig? Ja, insgesamt zweimal. Ich glaube, nach der zweiten Mail habe ich dann mal eine Antwort gekriegt, aber das läuft auch ins Leere. Wie gesagt, ich hatte auch mich direkt an Christos gewendet letzte Woche, aber auch kein Feedback bekommen. Aber ich habe ihn über Twitter gelesen, also von daher, er scheint nicht so krank zu sein, dass er nicht twittern kann. Ja, er war sehr krank. Also das auf jeden Fall. Pass auf, was ich dir anbieten kann. Wenn du direkt an Christos schreibst, Christos und ich machen den Job zusammen, schreiben CC an mich. Das ist noch keine Garantie dafür, dass dann auch wirklich was passiert, aber weil wir können immer auch mal gleichzeitig ausfallen. Aber die Chancen steigen. Und weißt du, ich möchte ganz ehrlich wirklich nicht motivierte Leute dadurch fertig machen, dass dann eben nichts passiert. Aber ganz bestimmt nicht. Ich möchte dann schon dafür sorgen, dass dann was in Bewegung gerät. Nur dazu muss ich es einfach mitkriegen und muss ich's wissen. Ich habe jetzt deine Mails nicht gesehen gehabt. Und wie gesagt, das mit dem Refugees Emancipation, da gucke ich mal, wenn das jetzt noch aktuell ist, dann würde ich glatt trotzdem noch irgendwie gucken, dass ein Link auf unsere Homepage kommt. Wäre das okay? Ja, also es ist auf jeden Fall noch aktuell. Die sind auch noch am Sammeln. Also von daher, alle Hilfe wäre gut und ja, danke dir schon mal dafür. Ja, gerne. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt habe ich mal tatsächlich noch eine kleine Frage, da wir schon die Zeit haben. Und zwar wäre meine Frage folgendermaßen. Wir haben doch jetzt hat in Klammern voraussichtlich, Anfang des nächsten Jahres einen programmatischen Bundesparteitag. In dem Zusammenhang wäre meine Frage jetzt, wenn wir Programm machen, dann hat das natürlich zwingendermaßen zur Folge, dass wir bestehendes Programm abändern, updaten, abschaffen und so weiter. Wo würdet ihr denn jetzt als Bundesvorstände die wichtigsten Punkte sind, beim aktuellen Programm Änderungen vorzunehmen, also Sachen ein Update zu machen oder komplett rauszunehmen? Was wären da eure persönlichen programmatischen wichtigsten Punkte? Auch natürlich im Hinblick auf 2017. Gute Frage. Ich denke, primär wäre uns sehr damit geholfen, wenn wir das Programm insgesamt verschlanken und einige unglückliche Formulierungen loswerden würden, einige Widersprüche ausbügeln würden, aber das ist nichts, was ich aus dem Stegreif aufzählen könnte. Dazu müsste man sich das Ganze mal genauer anschauen. Ich weiß aber, dass in der Vergangenheit da schon mehrere Versuche unternommen wurden, leider aber bei den Bundesparteitagen dann halt entsprechend rausgekommen ist. Aber dass ich dir jetzt sagen könnte, was man konkret ändern müsste, weiß ich nicht. Was uns wahrscheinlich helfen würde, ist, wenn wir den Bundesparteitag dazu nutzen, um irgendwie so eine kleine Handvoll Forderungen für die Digitalisierung der Gesellschaft in einen Programmpunkt zu gießen, weil das etwas ist, worüber die Medien dann möglicherweise auch an unserem Bundesparteitag berichten würden. Also da könnte man dann tatsächlich den Parteitag nutzen, um Öffentlichkeit zu generieren. Ob das uns gelingt, werden wir sehen. Marc, Astrid, also ich hatte auch alle drei gefragt. Also ich kann dir sagen, warum ich zu den Piraten beigetreten bin, und das ist im Endeffekt das, was ich persönlich bei den Piraten erreichen möchte oder wofür ich es natürlich gern sehen würde, wofür sich die Piraten einsetzen sollten. Und das sind nach wie vor die Punkte Bürgerrechte, Datenschutz, Transparenz des Staatswesens. Das sind die die Essentials für mich persönlich. Ich halte es für nicht zweckmäßig, jetzt das Programm in der Form abzuändern, auf jetzt kurzfristig aktuelle Themen aufzuspringen, jetzt Beispiel Refugees. Das fände ich, ja, ich glaube, dass das eventuell da 2017 schon wieder überholt ist, das Thema zum Beispiel, oder ja, nur als Beispiel. Also ich denke, dass wir uns das Grundsatzprogramm eben langfristig und dafür nicht detailliert ändern sollten und eben ein konkretes das Wahlprogramm entsprechend konkreter, so einmal als Grundsätzliches. Und ansonsten haben wir einfach redaktionelle Schwachpunkte, wir haben einzelne Themen unter unterschiedlichen Begrifflichkeiten drin. Es ist zum Teil nicht, oder das, was unter einer Überschrift steht, deckt sich nicht mit dem, was in der Überschrift eigentlich erwartet wird. Also es ist einfach handwerklich schlecht, weil es einfach so stückchenhaft gewachsen ist. Ich würde es begrüßen, wenn sich eine Gruppe an programmatisch interessierten Piraten ransetzen würde, um die Programme auch redaktionell zu überarbeiten, nicht nur inhaltlich, damit das Ganze leicht verständlich ist und ja, dann auch ein vernünftiges Bild abgibt. Weil im Moment wirkt es einfach wie Stückwerk, was es ja im Endeffekt auch ist. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Marc hat doch schon alles gesagt. Ja gut, dann ist das eine Antwort. Dann gebe ich an den Algol. Ich würde da gerne noch was nachschieben. Das, was Marc gesagt hat, die Konsolidierung des Programms und was Seko gesagt hat, das zu verschlanken, wird unter anderem eins der Themen sein, die wir am Wochenende bei dem Themenbeauftragten-Treffen besprechen, um genau auch diesen Gap mal aufzuarbeiten und vielleicht ein Konzept zu erstellen, wie es in 15, 20 Jahren aussieht, um das auf dem Bundesparteitag dann vorzustellen, wenn es fertig ist. Also wie gesagt, das ist eins der Themen, die wir am Wochenende vorhaben zu bearbeiten. So die Planung. Das freut mich zu hören. Ditsche. Jonathan, Frage habe ich mal bezüglich des Mammelservers NRW. Sieht der sieht der Bundesvorstand irgendwie eine Chance oder gibt es Überlegungen, den wieder zu beleben, praktisch als Schnittstelle für auch andere Landesverbände? Ist es leider so, dass es nach außen hin wahrgenommen wird, dass da kaum noch was los ist und könnte man sich vorstellen, durch bestimmte Themendiskussionen da wieder ein bisschen Leben raufzubringen, weil abgesehen von den regelmäßigen Veranstaltungen, die hier stattfinden, ist da eigentlich nichts mehr los und das ist einfach mal schade, finde ich das. Ja, ich denke, das betrifft alle Punkte innerhalb der Piratenpartei, alle Angebote. Es ist einfach so, dass die Zahl der aktiven Mitglieder in jedem Bereich sehr stark zurückgegangen ist. Wenn du dir anschaust, wie viele Leute noch auf Landesparteitagen aufkreuzen, dann ist es einfach ja eine Anzahl, die nicht mit dem Zustand von vor 2 Jahren vergleichbar ist. Und ich denke mal, genauso ist es auch auf dem Mumble-Server. Das Problem ist ganz einfach, natürlich würden wir es toll finden, wenn hier irgendwelche Angebote gemacht werden würden. Die Frage, die sich einfach stellt, ist, wer macht's denn? Wer macht's zuverlässig? Wer macht's auch über einen längeren Zeitraum? Und das ist einfach wieder diese Problematik, dass die Zahl der Aktiven eben ja so stark zurückgegangen ist, dass einfach die Möglichkeit, interessante Angebote zu unterbreiten, dass sie eingeschränkt ist. Stimmbürger. Ich wollte nur fragen, ob vielleicht diese Aktiven jetzt alle bei der FDP sind? Nein, weil von denen ich weiß, dass sie zur FDP gegangen sind, weil in den letzten 12 Monaten hier keine aktiv. So, jetzt wollte ich gerade, Moment, ich gebe mal kurz das Wort an Ditsche, des Weiteren muss ich gerade mal gucken, irgendjemand hat, glaube ich, gerade eben das Pad komplett gelöscht, oder bin das nur ich? Aber ich gucke mal kurz über den Timeslider. Okay, ich werde dafür, das Pad dann für heute zu schließen. Das hat sich im Endeffekt auch in den ersten Minuten bereits im Pad-Chat abgezeichnet, dass es eben keine gute Idee ist, anonyme Diskussionen im Pad zuzulassen. Es ist schade, dass es dazu führt, dass dann auch die Leute, die das Pad vernünftig nutzen wollen, darunter leiden. Aber ich sehe im Moment leider keinen anderen Weg. Ja, okay, ich gebe nochmal kurz an Ditsche. Ich gucke noch einmal kurz, ob im Timeslider noch eine sinnvolle Frage war. Ansonsten bin ich da vollkommen mit dir d'accord. Auf den Kram habe ich persönlich auch keinen Bock. Aber zu unserem Glück ist dieses Mal nicht so viel da gewesen, was man hätte trollen können. Und wir wollen ja eh, dass die Leute weniger ins Pad schreiben. Also passt. Ich wollte mich einfach nur für die ehrliche Antwort bedanken. Und nehme das jetzt mal so zur Kenntnis, obwohl so einen starken Mitgliederrückgang haben wir ja nun auch nicht, dass man sagen könnte, da läuft null, was eigentlich so wiedergespiegelt wird zurzeit, besonders an den Wochenenden und zu Abendstunden, da ist nichts mehr los. Ja, danke. Ja, ich rede jetzt nicht nur von den Mitgliedern, sondern von Aktiven. Und da, ich merke es auch an mir selber, dass zum Teil die Motivation deutlich geringer ist als vor 2 Jahren. Ich denke, dass jeder mal so eine gewisse Durststrecke dadurch macht. Und ja, also die Zahl der Aktiven ist deutlich zurückgegangen. Also meines Erachtens auch deutlich mehr als die Zahl der Mitglieder. Also, sag mal so, ich antworte jetzt immer mal so ein bisschen auf diese Frage, einfach als jemand, der früher sehr oft im Mumble war und mittlerweile immer weniger. Das liegt bei mir zum einen ganz einfach daran, dass ich im Moment sehr viel arbeite und sehr viel tue, teilweise parteimäßig, teilweise privat, teilweise fürs Studium und dadurch einfach teilweise Abende habe, die ich dann lieber mit Arbeit verbringe und da ist nebenher im Mumble sein halt blöd. Andererseits ist es bei mir persönlich so, dass ich, wenn ich heute, also heutzutage sozusagen noch mumble, dann mumble ich meistens auf anderen Servern und nicht mehr hier. Und das liegt ebenfalls nicht daran, dass ich ein grundlegendes Problem hätte mit dem Piraten NRW, mit den Piraten oder mit diesem Server an sich, sondern das liegt einfach daran, dass Mumble an sich einfach dazu führt, du kannst 25 vernünftige, anständige Leute in einem Kanal haben und 2 pfeifen. Und aufgrund der Struktur dieses Mediums führt das dazu, dass diese 2 Pfeifen den gesamten Kanal letzten Endes entweder komplett überschreien oder dazu führen, dass keiner mehr was sagen will oder dass jegliche vernünftige Diskussion durch unqualifizierte Zwischenrufe einfach komplett kaputt gemacht wird. Also das ist mein Problem. Ich für meinen Teil mumble immer noch gerne, aber tatsächlich ist es so, dass gerade die große Menge an Zuhörern und Benutzern des NRW-Mumbles sehr, sehr schnell dazu führen konnte, dass 1, 2 Leute 30, 40 Leuten den gesamten Abend verwiesen konnten. Und das ist mein persönliches Problem mit dem NRW-Mumble und ich glaube nicht, dass du das durch Veranstaltungsankündigungen wegbekommst. Okay, dann können wir bloß hoffen, dass es eine Momentaufnahme ist, dass es nicht so bleibt. Ich habe die Frage eben auch gestellt aus dem Grunde, weil ich mich auf anderen Mumble-Servern rumtreibe und ich denke, das ist nicht Sinn der Sache. Eben, also bei mir ist es genauso. Ich habe meine 10, 12 Leute, mit denen ich mich gerne und regelmäßig treffe. Und das Problem ist halt einfach, man hat halt oftmals gerne dann die Situation, dass man ein bisschen einen Überblick hat, mit wem man redet und wer einem auch dazwischen quatschen kann. Aber das, wie gesagt, nur als persönliche Antwort von jemand, der gerne eigentlich im Mumble ist. Also im Mumble im Allgemeinen. So, jetzt halt gucke ich gerade noch mal. Ich würde eine Sache noch aus dem Pad gerne erwähnen und das ist diese Webseite unterschreibt-er.de. Ich nehme stark an, Piratus, dass sich das mit deiner Frage von vorher deckt, oder? Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Die Webseite steht im Pad. Die Webseite ist unterschreibt-er zusammengeschrieben.de. Da geht es eben um einen Aufruf. Eine andere Aktion. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Unterschreibt er ist eine andere Aktion. Dabei geht es darum, den Bundespräsidenten aufzufordern, das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung nicht zu unterschreiben. Gut, aber es hatte das von Piratus hat ja auch mit Vorratsdatenspeicherung zu tun, wenn ich recht mich entsinne, oder? Also wenn ich mich recht entsinne, hatte, ist es ein Refugee-Spendenaufruf für Freifunk-Router oder so. war was anderes, das ist ein anderes Thema. Piratus ist da. Okay, tut mir leid, dann bin ich da komplett durcheinander gerutscht. Aber gut, dann genau auf diese Kampagne wollte ich trotzdem nur kurz hinweisen, weil ich die ganz schön fand. Ja, die Frage dazu wäre, ob ihr in dem Fall vermutlich ihr als Bundesvorstände bereits an den Bundespräsidenten geschrieben habt. Und ich würde die Frage gerne persönlich noch erweitern, indem ich frage, wie gefällt euch denn diese Aktion? Das ist in Arbeit, soll im Laufe der Woche erledigt werden. Da die Vorratsdatenspeicherung am Freitag auf der Tagesordnung für den Bundesrat steht und erst danach die Unterschrift des Bundespräsidenten vorgesehen ist, haben wir also noch ein paar Tage Zeit und der Brief an den Bundespräsidenten wird gerade gemacht. Der müsste mal fertig sein. Aber es ist in Arbeit. Sehr gut, sehr gut. So, dann, ja, wie gesagt, das mit dem Pad hat sich erledigt. Jetzt ist die Frage, wer hat denn noch Fragen? Okay, es scheint soweit alles durch zu sein für heute. Ich frage nochmal umgekehrt, wie ich das bereits vor 2 Wochen mal gemacht habe. Ja genau, was gibt's denn für Fragen von Seiten des Bundesvorstands an die Basis? Oder gibt es welche? Keine, die sich in Worte fassen lassen. Also eine gute Frage vom Bufo an die Basis wäre, wie können wir euch motivieren? Hast du eine gute Antwort? Ich weiß nicht, ob die gut ist, aber meine Antwort ist, Selbstmotivation, das ist das Einzige, was uns hier hilft, weil wir Leute ja nicht bezahlen können, fördert man dadurch, dass man Identifikation schafft. Und Identifikation schafft man mit coolen Aktionen. Ich glaube, das war auch das, was mich hier mal hergetrieben hat. Und ich habe das Gefühl, dass uns das völlig abhanden gegangen ist. Und dass wir jetzt anfangen, irgendwelche Unterschriften irgendwo zu übergeben, um ein Foto zu machen. Das ist nichts, was die Basis motiviert. Das schafft nur Fotos und versucht, irgendwelche Wähler zu manipulieren. Aber die Motivation bei der Basis, also bei den Leuten, die hier aktiv ist, steigt wahrscheinlich dadurch, wenn man wirklich coole Aktionen macht. Ich erinnere jetzt mal die Aktion, die jetzt die Piraten in Österreich gemacht haben mit ihrer Porno-Werbung. Das genau ist die Qualität, die ich meine. Ich glaube, das schafft Motivation auch in der Basis. Das mal so als Feedback. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ein wichtiger Teil nicht nur die Aktion ist, sondern auch das Feedback für die Aktionen. Also, das ist zumindest, was mir immer hilft, dass ich halt Leute habe, die mich auch wirklich unterstützen und mich positiv in dem bestätigen, was ich tue. Was umgekehrterweise halt bedeutet, je mehr Leute die eigene Arbeit schlecht reden, gewissen Öffentlichkeitskreisen, das demotiviert dann logischerweise. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie motivierend ist, aber ich habe das Gefühl, wir rutschen immer mehr in dieses Dagegen, in diese Dagegenhaltung. Wir sind gegen alles Mögliche. Und das sind wir so sehr, dass wir schon gar nicht mehr wissen, wofür wir sind. Also ich stelle an dem Punkt gerne meine Mailbox zur Verfügung. Ihr dürft mir gerne Mails schreiben an mich, wo drin steht, wofür wir sind. Dass wir mal ein bisschen auch einen positiven Aspekt herkriegen. Ich würde das dann einfach mal, wenn es irgend geht, in einen anständigen Blogartikel verarbeiten wollen. Also wenn ihr das gerne machen möchtet, tut das gern. Und dann können wir da auch mal einiges machen. Und wir sollten dann vielleicht auch alle miteinander, da darf sich jeder an die eigene Nase fassen, ich mir an meine auch, daran gewöhnen, dass es wirklich einen Unterschied gibt zwischen Kritik und Unverschämtheit. Und dass wir uns wirklich, bevor wir Kritik äußern, die wir selbst als Kritik empfinden, uns überlegen, wie sie beim Gegenüber ankommt und ob das dann tatsächlich sinnvoll ist, dass wir sagen, was wir vorhaben zu sagen. Weil unheimlich viel Demotivation aus dem wirklich negativen Feedback kommt, aus den ganzen Bemerkungen von, das ist doch alles so sinnlos, bis hin zu, die Piraten sind so doof, die können ja noch nicht mal alleine sitzen, so nach dem Motto. Von daher einfach mal bewusst versuchen, positiv zu denken. So, ich gebe an Stimmbürger. Esmeralda, wofür wir sind, habe ich gedacht, steht ein Programm. Und die Resonanz nach außen, was ist so gemeint hast, beziehst du die jetzt auf die Aktion in Witten? Diese negative Resonanz. Das ist sicherlich ein Teil davon. Aber das war jetzt noch nicht mal das, was ich tatsächlich so konkret im Sinn hatte. Ja? Sondern das, was dir so täglich vor den Augen hier rutscht, durch die Twitter-Timeline, auf Facebook, durch E-Mails, am Telefon, in Gesprächen. Das kommt immer wieder und immer wieder. Und es breitet sich so, auch am Stammtisch beispielsweise, so ein bisschen dieses, ach, es ist ja sowieso alles so sinnlos aus. Und ich glaube, das ist ein echter Hemmschuh, den wir möglichst jetzt mal langsam ablegen müssen, weil sonst geht's echt nicht mehr weiter. Ich meine, Leute, stellen wir uns mal bitte den Tatsachen. Wir stehen da, wir haben jetzt dann demnächst 3 Landtagswahlen, eine Kommunalwahl im März und dann geht's Ende des Jahres weiter mit einer Kommunalwahl in Niedersachsen, mit der Abgeordnetenhauswahl Berlin. Und wir haben verdammt wenig Geld und wir haben eigentlich nur uns selber, unsere Fantasie, unsere Motivation, unser Können, unser Wissen. Und damit müssen wir das gewuppt kriegen und damit müssen wir hochkommen. Ich meine, wir haben das schon mal geschafft. Wir haben das 2009 hingekriegt und wir haben das danach auch noch ein paar Mal hingekriegt. Ich denke schon, dass das möglich ist, aber wenn wir uns in diesen leicht depressiven, ach, es ist doch alles so sinnlos und es hat doch sowieso keinen Wert und es ist so wahnsinnig anstrengend, verfangen, dann werden wir mit Sicherheit nichts reißen. Und von daher bin ich die ganze Zeit schon am Überlegen, wie ich es denn hinkriege, dass wir einfach mal auch das Positive herkriegen, dass wir selber sagen, ja doch, das ist es wert, das ist die Anstrengung wert und das will ich tun, weil das ganz, ganz wichtig ist. Und dann nochmal zum Thema, wofür wir sind, unser Programm. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich lese nur bedauerlicherweise eben auch in diesem Internet unheimlich vieles und unheimlich häufig, dass wir uns dagegen wenden, und das sind jetzt noch nicht mal wir als Partei, sondern eben auch Leute, die in der Partei sind, die wirklich alles sagen, was sie nicht gut finden, aber anscheinend auch, ich weiß nicht aus welchen Gründen, nicht sagen können oder wollen, was sie denn möchten, wo sie denn hin möchten, was die Ziele sind. Und ja, wofür sie stehen. Ich finde das wesentlich wichtiger, als zu sagen, ich will dies und das und jenes verbieten, ne? Oder will nicht, dass das geschieht. Wobei ich da sicherlich auch einige Dinge habe, die ich auch nicht haben möchte. Aber versucht einfach mal positiv zu formulieren, und das zu formulieren, wo ihr hin wollt. Also das fände ich auch unheimlich wichtig. So, jetzt habe ich aber wirklich lange genug geredet. Ja. Guten Abend, Christoph. Guten Abend. Wie schaut es mit dir aus? Gibt es von deiner Woche was zu erzählen oder hast du Fragen an die Basis? Oh, ich muss gerade noch die ganzen Geschichten aus meiner Fraktionssitzung sortieren. Entschuldigt. Also Fragen an die Basis habe ich gerade keine, nein. So, das ist ja schön ruhig heute. Ja, zieh dann der Stecker, 21.40 Uhr, passt. Bei mir ist 21.42 Uhr. Da ist deine Uhr verkehrt. Oder, ja. Oder wir haben einen Zeitreiseantrag, von dem wir nichts wissen. Die Geoffrey-Zeit halt, ne? Gut, dass der immer ein paar Minuten vor oder nachhängt, ist jetzt etwas, woran wir uns inzwischen gewöhnt haben. Okay, gibt's noch Fragen? Gibt's noch etwas, worüber wir sprechen, diskutieren sollten? Also ich habe nichts, aber wisst ihr was? Ich habe mir was überlegt. Jetzt unter anderem unter dem Eindruck der heutigen Sitzung. Ich glaube, ich schreibe jetzt einfach mal in Zukunft fiese Fragen selber im Voraus und stelle dann euch Fragen, wann immer die Pause einsetzt und dann überbrücke ich dieses Schweigen einfach elegant mit Fragen, die mir dann in Anführungszeichen spontan einfallen. Also seid gewarnt, ich befrage euch ab jetzt ebenfalls. Ich mache euch dann den Monopol. Wie gemein. Ja gut, dann glaube ich, kann ich an der Stelle Schluss machen, oder? Jo. Eine Frage war da noch. Ja. Bin ich zu hören? Ja. Mag der Bufo die Frage aus dem Pad beantworten, oder muss ich die jetzt stellvertretend vorlesen? Ich habe kein Pad. Moment, ich muss man den Timeslider aufmachen, weil da war noch eine. So, hab's. Hat der Bundesvorstand inzwischen eine Meinung zu Tavara und KW Antideutsche gebildet? Mag der Bundesvorstand die Presseanfrage zu diesem Thema beantworten? Da ist von dem Illuminatus. Der Illuminatus ist von den Ruhrbaronen, mit denen wir in der Vergangenheit oft sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben. Die Frage war, ob in dem Zusammenhang dazu der Beschluss vom letzten Parteitag, der PP 010, noch Bestand hat im Bund, und ob, das ist eine zusätzliche Frage, ob durch dieses Lied dieser Beschluss betroffen ist. Die Frage nach dem Beschluss wurde in der Diskussion in diesen Tweets beantwortet. Da ist die Frage meines Erachtens erledigt und ansonsten ist es ein Thema, zu dem ich schlicht und ergreifend keine Notwendigkeit sehe, irgendeine öffentliche Äußerung abzugeben. So, gibt's weitere Fragen noch? Ja, dann würde ich sagen, ihr seid nach meiner Zeit um 46 entlassen. Wir treffen uns dann nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle wieder. Und dann wünsche ich euch eine schöne und sehr produktive Woche. Und genau, in Anlehnung an das, was Astrid vorher gesagt hat, redet mal im eigenen Umfeld, im persönlichen Umfeld, im Familienumfeld und auch im Umfeld eurer nächsten Parteiaktiven etwas weniger negativ und motiviert doch vielleicht einfach auch mal Sympathisanten, sich mal aktiv einzubringen. Vielen Dank, Joffrey, für die Moderation und bei allen anderen herzlichen Dank für das Interesse und die Teilnahme. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis nächsten Montag. Ciao, ciao. Macht's gut. Schönen Abend noch. Tschüss. Servus. Tschüss, schönen Abend. Piratus, schickst du mir bitte eine Mail, einfach, dass ich deine Mailadresse habe und dir darauf antworten kann?